Es gibt nichts Besseres, als wenn du Jesus in deinem Leben hast. Davon möchte ich dir heute erzählen, warum es aus meiner Sicht nichts Besseres geben kann, als mit Jesus an meiner Seite durch mein Leben zu gehen. Und um uns das ein bisschen aufzuschließen, möchte ich dir gern einen Abschnitt aus dem Propheten Jesaja vorlesen, Kapitel 55, die ersten 2,5 Verse. Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum zählt ihr Geld da für das, was kein Brot ist? Und euren sauren Verdienst für das, was nicht satt macht? Hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch am Köstlichen laben. Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir. Höret, so werdet ihr leben. Was Jesaja hier beschreibt, der Prophet Jesaja, ist, ich sage es mit einem Bild, so etwas wie eine Einladungskarte. Eine Einladungskarte für ein großes Fest. Für die beste Party, die jemals gefeiert wurde, für eine Party mit Jesus. Eine Party mit Wasser, Brot, Wein und Milch. Und Jesaja sagt, alles gibt's umsonst. Das Buffet ist umsonst. Und wenn man das so liest, merkt man sehr schnell, das ist ein Bild für etwas Größeres. Es geht nicht nur um Brot und Milch und Wasser und Wein, sondern es geht um mehr. Das merkt man daran, was Jesaja hier schreibt. Er sagt, es gibt so etwas wie Brot im Leben, das macht nicht satt. Und Jesaja geht es um mehr als ein bisschen Ernährungsberatung, zu sagen, ja, okay, Toastbrot macht mich nicht satt. Kennt ihr vielleicht auch, Toastbrot kann man Scheibe, Scheibe, Scheibe um Scheibe essen und wird nicht richtig satt. Bei Schwarzbrot ist es anders. Es geht Jesaja nicht um Toastbrot und Schwarzbrot, sondern um mehr, etwas viel Größeres. Sein Thema ist ein anderes. Jesaja sagt, es gibt einen Hunger in deiner Seele. Es gibt so etwas wie Durst in deiner Seele. Und bei Jesus findest du das, was den Durst in deiner Seele stillt. Bei Jesus findest du das, was deine Seele satt macht. Und deshalb, das ist die Antwort auf die Eingangsfrage im Grunde, deshalb ist es gut, Jesus in deinem Leben zu haben. Ich würde das gerne mal an ein paar Beispielen konkret machen, was ich damit meine. In den 90er Jahren lief eine meiner Lieblings-Sitcoms. Die Älteren von euch mögen sich noch daran erinnern. Friends, 6 junge Menschen, die in New York in Manhattan leben. Wer schon ein bisschen jünger ist von euch, kann die Serie vielleicht noch mal nachschauen. Es lohnt sich wirklich. Und in dieser Sitcom gibt es eine Figur von den 6, die ich besonders witzig finde. Chandler, gespielt von Matthew Perry, Chandler Bings. Und er ist eine wahnsinnig komische Figur. Und gleichzeitig erinnere ich mich, als ich die Serie zum ersten Mal so geguckt habe, so Binge-Watching-mäßig als Student, da hatte man ja viel Zeit und so eine Folge, eine Staffel nach der anderen weg, wie sehr dieser Schauspieler im Gewicht schwankte. Mal sehr ausladend und mal sehr schmal. Und vor allen Dingen oft, wenn so eine Staffel zu Ende war und dann die neue Staffel anfing, war da eine krasse Gewichtsveränderung. Und ich weiß noch genau, wie ich so als Zuschauer damals schon dachte, geht's dem gut, dem Schauspieler? Und Jahre später kam auch raus, nein, es ging ihm nicht gut. Er hat mit seinen eigenen Themen zu kämpfen. Matthew Perry hat das auch transparent gemacht, wie er auch mit verschiedenen Drogen zu kämpfen hatte, Zeit seines Lebens. Und der tragische Teil der Geschichte ist, dass Matthew Perry 2023 verstorben ist am Missbrauch von Drogen. Und als ich so letzte Woche, ich glaube, oder vorletzte Woche, hier auf YouTube unterwegs war, ist mir ein Interview von Matthew Perry in die Timeline gespült worden. Und er sagt darin, finde ich, was sehr Profundes. Ich lese es euch einmal in deutscher Übersetzung vor, was er sagt. Er sagt, ich habe den amerikanischen Traum gelebt. Ich bekam den tollen Job und ich war gut darin. Ich kaufte ein Haus, das Haus hatte einen Pool. Ich hatte den amerikanischen Traum. Und ich mochte ihn wirklich, wirklich. Ich liebte ihn. für 6 Monate. Und dann kam ich eines Tages nach Hause und dachte, oh Mann, nichts von alledem löst dieses Problem, das ich habe. Wie kann das sein? Jim Carrey, Klammer auf, ein weiterer Schauspieler, vor allen Dingen aus 90er und 2000er Filmen. Jim Carrey hat vor ein paar Jahren ein wirklich gutes Zitat gesagt. Ich wünschte, jeder Mensch könnte all seine Träume, seinen Wunsch nach Reichtum und Berühmtheit realisieren, damit er erkennt, dass man darin nicht sein Gefühl von Erfüllung, von Vollständigkeit findet. Das, was Matthew Perry hier sagt und dieses Zitat von Jim Carrey, das er hier einbaut, vielleicht ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Aber was die beiden hier sagen, finde ich sehr, sehr stark. Es sind im Grunde zwei Menschen, die das Spiel durchgespielt haben. Die, anders als viele von uns, nicht nur einen Traum hatten, sondern diesen Traum gelebt haben, gesehen haben, wie sich ihr großer Lebenstraum erfüllt. Und die trotzdem sagen, dieses Gefühl von Unvollständigkeit bleibt. Das finde ich ein starker Begriff für das, was vielleicht viele von uns aus ihrer eigenen Seele kennen. Das Gefühl, da ist was unvollständig. Irgendwas fehlt. Und das ist ein diffuses Gefühl. Ich kann vielleicht gar nicht genau fassen, was da eigentlich fehlt. Aber ich spüre, irgendwas fehlt bei mir. Oder um es mit dem Propheten Jesaja zu sagen, das Haus mit dem Pool, ein geliebter und gefeierter Schauspieler zu sein, macht die Seele am Ende nicht satt. Das sind gute Sachen. Ich freue mich für jeden, der es schafft, seinen Lebenstraum zu erfüllen. Und trotzdem wird man merken, das Gefühl von Unvollständigkeit bleibt. Was ist hier los? Es gibt auf dieser Welt so viele Brote, die nicht satt machen. Und an jeder von uns, ich bin mir ziemlich sicher, jeder von uns könnte da eigene Beispiele anführen und sagen, das war mein großer Traum. Vielleicht ist er sogar in Erfüllung gegangen. Ich habe gemerkt, das Gefühl von Unvollständigkeit bleibt. Ein zweites Beispiel möchte ich doch gerne nochmal anführen. Wenn ich manchmal hier so auf YouTube unterwegs bin, dann wird mir, ich gucke dann mal so YouTube Shorts und dann hat man so seinen eigenen Algorithmus. So bestimmte Videos werden häufiger angezeigt. Mir wird, komischerweise, werden immer so die Fitness-Influencer angezeigt. Also die Leute, die einem sagen, jeden Tag Hähnchenbrust essen mit Brokkoli und viele Eier und man muss Seitheben machen, am besten mit dem Kabelzug und nicht mit Kurzhanteln. Und also so in der Blase bin ich dann manchmal drin. Und da ist mir eine Sache aufgefallen, die Fitness-Influencer sagen, die fand ich ganz spannend. Die sagen, es gibt so viele Jungs, die anfangen zu pumpen, weil sie denken, oh, dann kommen die Mädels alle an. Und das ist nicht so. Und selbst die Fitness-Influencer sagen, Sport, mach Sport, ist eine gute Sache, aber vielleicht gibt es ein grundsätzlicheres Thema, das auch Sport nicht löst. Es gibt hier auf YouTube, vielleicht habt ihr den auch schon mal gehabt in eurer Timeline. Markus Rühl, großartiger Bodybuilder, vor 20 Jahren einer der kräftigsten, bepacktesten Männer der Welt. Und ich habe noch einen so einen YouTube-Clip von ihm vor Augen, wo er sagt, manchmal habe ich dann in den Spiegel geguckt zu Hause und gedacht, oh, bist aber ein bisschen schmal. Ich denke mir, oh, was ist los, wenn selbst jemand, einer der breitesten Männer der Welt, das Gefühl hat, irgendwie doch noch schmal zu sein. Es gibt auf dieser Welt viele Dinge, die sind wunderbar und doch machen sie die Seele nicht satt. Und Jesaja nannte das einen Götzen oder mit einem anderen alten Wort einen Abgott. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe eine ganze Zeit in meinem Leben gedacht, wie primitiv. Wie primitiv waren die Menschen früher, dass sie sich Götterbilder geschnitzt haben, so Götterstatuen geschmiedet haben und das angebetet haben. Wie primitiv ist das eigentlich, seine Religion zu leben? Bis ich merkte, ich mache es ja auch nicht anders. Denn die Götterbilder der Menschen damals waren Bilder ihrer Träume, wo sie dachten, wenn ich das habe, dann wird meine Seele satt. Wir machen es heute genauso. Warum hatten die alten Griechen die Göttin Athene? Weil Athene ein Bild war für Weisheit. Wenn ich alle Bücher hier gelesen habe, wenn ich die Welt durchdrungen habe, wenn ich es verstanden habe, dann fühle ich mich vollständig. Athene. Oder die meisten antiken Götter sind Formen von Fruchtbarkeitsgöttern. Warum? Weil das im Grunde die antike Version ist vom Haus mit dem Pool. Wenn ich es geschafft habe, wenn die Ernte erfolgreich war und ich richtig Geld habe und ausgesorgt habe, und dann ist das Gefühl von Vollständigkeit da. Doch dann kommt der Prophet Jesaja und macht sich auf eine bissig ironische Weise darüber lustig und sagt, es wird nicht funktionieren. Diese Strategie wird deine Seele nicht satt machen. Tu es, aber es wird am Ende deine Seele nicht satt machen. Und Jesaja hat eine unglaublich bissige Art, sich über die anderen Götzen lustig zu machen. Auch eine entlarvende Art dabei. Also die ist scharf, aber die trifft auch irgendwo. Es gibt ein paar Kapitel vor unserem 55. Kapitel bei Jesaja. Eines, wo Jesaja sich so ein bisschen drüber lustig macht, über die Schmiede. Über die Schmiede, die diese Götterstatuen hergestellt haben. Und Jesaja sagt, guckt euch doch mal, ich sag's mit meinen Worten, guckt euch doch mal an, wie diese Schmiede ackern, wie die schwitzen, wie die sich ins Zeug legen und reinhängen, um diese Statuen anzufertigen, und die hauen und klopfen und produzieren diese Götterbilder. Dabei will man doch eigentlich einen Gott haben, um Ruhe für die Seele zu finden. Aber wenn man einen Götzen hat, ist es genau andersrum. Dann findet man keine Ruhe für die Seele. Im Gegenteil, man muss arbeiten. Man muss schwitzen. Man muss sich anstrengen. Nicht der Götze schafft mir Ruhe, denn der Götze ist stumm. Ich muss arbeiten für den Götzen. Ist genau andersrum. Und das klingt hier an in Kapitel 55, wenn Jesaja dann sagt, warum zahlt ihr euren sauren Verdienst für das, was nicht satt macht? Warum zahlt ihr euren sauren Verdienst, saurer Verdienst? Warum habt also das, wofür ihr schwitzen müsst, was aber nicht satt macht, nicht die Ruhe für die Seele bringt? Und dann gibt es noch eine andere Art, wie sich Jesaja bissig ironisch über Götzen lustig macht. Auch großartig, auch wenn es kantig ist. Jesaja beobachtet Folgendes. Er sagt, ich will doch eigentlich einen Gott haben, der mich trägt. Dass wenn es mir schlecht geht im Leben und ich selber nicht kann mit meiner Kraft, dass ich einen Gott habe, der mich dann trägt. Und dann beobachtet Jesaja die ganzen Götterprozessionen und sagt, was passiert hier eigentlich bei diesen Prozessionen, wo die Leute so Götterstatuen tragen? Er sagt, ja, genau. So ist es mit den Göttern, die wir selber machen. Die tragen uns nämlich nicht. Wir müssen die tragen. Die helfen uns nicht, die machen nichts für uns, das, woran wir unser Herz hängen. Wir müssen was dafür machen. Ich sag's mal mit meinen Worten. Wenn du Sport zu deinem Gott machst und denkst, oh, das ist mein Traum, wenn ich den Body habe, dann habe ich es geschafft, dann musst du für diesen Gott jeden Tag pumpen. Und das ist manchmal unsere Erfahrung. Das, von dem ich dachte, dass es mich trägt, trägt mich im entscheidenden Moment nicht. Im Gegenteil. Ich mache die Erfahrung, dass ich viel Energie und Kraft investieren muss, um meinen Traum zu tragen. Wohlan, sagt Jesaja, wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Das ist Jesajas Einladung. Das ist seine Einladungskarte. Und die drückt er dir heute in die Hand. Und er sagt, bei Jesus musst du dich nicht abmühen. Wenn du Jesus in deinem Leben hast, musst du dich nicht abmühen. Du musst ihn nicht tragen. Komm und Jesus gibt dir umsonst, wonach deine Seele dürstet. Das ist die große Einladung von Jesus, wenn er sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will euch Ruhe geben für eure Seele. Das ist die große Einladung von Jesus, die schon beim Propheten Jesaja hier anklingt. Bei Jesus musst du dir die Ruhe nicht erarbeiten. Denn Jesus hat die Ruhe schon für dich erarbeitet. Und davon spricht Jesaja auch schon. Wenige Verse vor dieser großen Einladung steht ein Abschnitt im Jesaja-Buch, der einer der bekanntesten Abschnitte der ganzen Bibel ist. Es ist ein Abschnitt, den wir jedes Jahr am Karfreitag bei uns lesen. Ein Abschnitt, der ins Zentrum unseres Glaubens führt. Ein Abschnitt, in dem Jesaja schon auf den Kreuzestod von Jesus blickt. Ich lese einen kleinen Auszug. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Ich sage es einmal mit meinen Worten. Komm zu diesem großen Fest. Komm zu diesem großen Fest, was deine Seele satt macht. Und komm ohne Eintritt zu bezahlen. Warum? Weil ein anderer schon den Eintritt bezahlt hat. Da ist ein riesiges Buffet mit dem, was deine Seele satt macht. Und Jesus sagt, bedien dich. Ist schon bezahlt. Ich war beim Wirt und habe die Rechnung beglichen. Jesus hat am Kreuz den Preis schon bezahlt. Und zwar nicht mit Gold und Silber, sondern mit seinem teuren Blut und mit seinem unschuldigen Leiden und Sterben. Du musst deine Sünde, du musst deine Unvollkommenheit nicht mehr selbst aus deinem Leben schaffen. Warum? Weil Jesus das am Kreuz schon für dich getan hat. Und nun komm. Komm umsonst zu dem Fest. Komm her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Wobei, das ist gar nicht so einfach, oder? Es ist gar nicht so einfach, das anzunehmen, umsonst zu diesem Fest zu gehen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, den Gedanken. Man ist auf einen Geburtstag eingeladen und man hatte eine sehr volle Woche und man hat es irgendwie nicht geschafft, ein Geburtstagsgeschenk zu besorgen. Und hopp, man guckt dann irgendwie, ob man vielleicht noch eine gute Flasche Wein findet und denkt fast, ob ich überhaupt zur Feier gehe, weil wenn ich nichts mitbringen kann, ist es unangenehm. Weil für eine Geburtstagsfeier eine gute Flasche Wein ist eigentlich schon so, dass man die mitbringen sollte. Und je größer das Fest und die Feier ist, desto größer ist eigentlich der Anteil, den man mitbringen will. Hochzeiten. Ich kenne die Tradition, dass man bei Hochzeiten Geld mitbringt, Geldgeschenk, und zwar den Beitrag, den das Brautpaar kostet, dass ich als Gast da bin. Und das ist ja heute schnell mal dreistellig. Also Geburtstagsfeier, gute Flasche Wein, bei einer Hochzeitsfeier, dreistelliger Geldbetrag, ist eigentlich schon Pflicht. Und was ist, wenn ich auf Gottes große Feier eingeladen bin? Was müsste ich nicht da eigentlich alles mitbringen? An guten Werken, an guten Leistungen, was müsste ich eigentlich nicht vor Gott alles zeigen? Aber Gott sagt, zu diesem Fest kommst du nur rein, wenn du mit leeren Händen vor mir stehst. Das auszuhalten, mit leeren Händen bei Gott und seinem großen Fest aufzuschlagen, das ist auch eine innere Herausforderung, weil ich dann meinen Stolz zu Hause lassen muss. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Jesaja spricht von mehr als von Brot und Wein, von Milch und Wasser. Er spricht über Jesus, der unsere Seele satt macht. Und er spricht gleichzeitig dennoch von Brot und Wein, von Milch und Wasser. Denn die Frage ist ja, wie kommt dieser Jesus denn in mein Leben? Ich habe am Anfang gesagt, es ist so gut, wenn du Jesus in deinem Leben hast. Aber die spannende Frage ist doch, wie kommt er jetzt in dein Leben? Ganz konkret zu dir, na eben durch Brot und Wein und durch Milch und Wasser. Das ist das, was bei uns in der Gemeinde wir jeden Sonntag feiern. Wir feiern zusammen das heilige Abendmahl am Altar, wo Jesus zu uns kommt in Brot und Wein. Wir haben gerade heute, wo ich dieses Video aufnehme, wieder eine Taufe gefeiert, wo wir gesehen haben, dass Gott zu einem Menschen kommt im Wasser. Jetzt denkst du dir, okay, Brot, Wein, Wasser, aber Milch? Wieso Milch? Petrus schreibt übrigens, liest mal den ersten Petrusbrief, zweites Kapitel, da vergleicht Petrus die gute Nachricht von Jesus mit Milch. Das ist wie Milch. Und auch das passiert bei uns im Gottesdienst, dass wir immer wieder die gute Nachricht von Jesus hören, der schon den Preis bezahlt hat und so, dass unser einziger Job noch ist, zu kommen. Zu kommen. Und uns die leeren Hände füllen zu lassen und am Buffet zu bedienen. Jetzt denkst du dir vielleicht, aber es ist auch schwer, zu Jesus zu kommen. Manchmal habe ich gar nicht die Kraft, zu Jesus zu kommen. Auch da hat Jesaja noch was zu sagen. Ist nicht der Predigtext für heute, aber wenn ihr nur ein paar Zeilen weiterlest, dann sagt Jesaja, wisst ihr, wie das mit Gottes Wort ist? Es kehrt nicht leer zurück. Es tut, was es sagt. So wie der Regen kommt und die Erde feuchtet und Sachen wachsen lässt, so kommt auch Gottes Wort nicht leer zurück. Das heißt, wenn Gott die Einladung an dich ausspricht, komm her zu mir, dann wird diese Einladung nicht leer zurückkommen. Dann wird sie etwas in deinem Herzen bewirken. Dann wird sie dein kaltes Herz aufbrechen, dein Herz aus Stein. Und du kannst zu Jesus kommen, du wirst zu Jesus kommen, weil er dich ruft. Sein Wort hat die Kraft, dich zu ihm kommen zu lassen. Er, der zu dir spricht, komm her zu mir. Alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Kommt her zu mir, denn es ist alles, alles bereit. Amen.